Doch als ich aufschließen wollte, setzte etwas, das von innen im Schloss steckte, meinem Vorhaben Widerstand entgegen. Völlig überrascht schrie ich auf. Im gleichen Augenblick wurde zu meiner Bestürzung innen ein Schlüssel herumgedreht und Bartleby erschien. In Hemdsärmeln und noch dazu mit einem merkwürdig zerlumpten Morgenrock bekleidet, schob er mir, die Tür halb offen haltend, sein mageres Gesicht entgegen und erklärte ruhig, es täte ihm leid, doch sei er gerade stark beschäftigt und möchte mich im Augenblick nicht einlassen. In knappen Worten fügte er überdies hinzu, es wäre vielleicht das Beste, wenn ich 2 oder 3 Mal um den Häuserblock ginge. Unterdessen würde er seine Angelegenheit wahrscheinlich zum Abschluss gebracht haben. Horst Raspe las aus Herman Melvilles Erzählung Bartleby der Schreiber in der Übersetzung von Karl Ernst Ziem. Sie hörten eine Aufnahme des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1986. Karl Ernst Ziems Übersetzung ist im Verlag Langewiesche Brandt in Ebenhausen erschienen, in einer zweisprachigen Ausgabe. Derzeit ist sie nur antiquarisch erhältlich, eine Neuausgabe ist jedoch in Vorbereitung. In der kommenden Woche folgt dann der zweite Teil der Geschichte über den Sonderling Bartleby, der auf alles, was ihm sein Arbeitgeber sagt, mit den Worten »Ich möchte lieber nicht« antwortet. »I would prefer not to«, wie es im Originaltext bei Herman Melville heißt. Ein rätselhafter Mensch. Das Leben des amerikanischen Schriftstellers Herman Melville ist mindestens so spannend wie viele seiner Erzählungen und Romane. Geboren 1819 in New York, war er zunächst Geschäftsmann, wenig erfolgreich und deshalb Bankrotteur. Dann Dienstbote auf einem Postschiff nach Europa, Reisender, schließlich Matrose auf einem Walfänger, Deserteur und Gefangener von Eingeborenen im Pazifik. Er konnte fliehen, kehrte auf einem anderen Walfänger zurück nach Amerika, wurde Landwirt und konnte seine Sehnsucht nach der Ferne und der Erkundung der Welt trotzdem nicht stillen. Also zog es ihn wieder hinaus. Nach einer Reise durch Europa und Palästina kehrte er dann endgültig zurück nach New York, wo er schließlich als Zollinspektor arbeitete und 1891 starb. Seine Bücher waren zu seinen Lebzeiten nur mäßig erfolgreich. Der Moby Dick wurde von der Kritik zerrissen. Auch die Erzählung über den Lohnschreiber Bartleby stieß nach ihrer Veröffentlichung 1853 auf wenig Begeisterung. Dabei ist sie heute eine der bekanntesten Geschichten von Herman Melville. Die Geschichte eines rätselhaften, schweigsamen Menschen, der im Büro arbeitet und auf alles, was ihm sein Dienstherr, der Erzähler, aufträgt, mit der berühmten Formel antwortet: »Ich möchte lieber nicht.« »Möchte lieber nicht«, wiederholte ich mechanisch, sprang erregt auf und durchquerte den Raum mit einem Satz. »Was soll das heißen? Sind Sie verrückt geworden? Ich wünsche, dass Sie mir bei der Durchsicht dieses Blattes helfen. Da nehmen Sie!« Und damit warf ich es ihm hin. »Ich möchte lieber nicht«, sagte er. Der Angestellte wird zu einem Albtraum seines Vorgesetzten. Bartleby verweigert sich mehr und mehr und gibt der Erzählung eine unheimliche Wendung. Horst Raspe liest aus Bartleby der Schreiber von Herman Melville. Das völlig unerwartete Auftreten Bartlebys als Sonntagmorgenbewohner meiner Anwaltskanzlei, seine leichenhaft anmutende, dabei dennoch Entschlossenheit und Selbstbeherrschung ausdrückende Gleichgültigkeit des Mannes von Stand, übten eine solche sonderbare Wirkung auf mich aus, dass ich mich gleichsam von meiner eigenen Tür fortstahl und seinem Verlangen nachkam. Freilich nicht ohne mannigfache Regungen ohnmächtiger innerer Auflehnung gegen die sanftmütige Unverfrorenheit dieses seltsamen Schreibers. In der Tat war es vor allem seine erstaunliche Sanftmut, die mich nicht nur entwaffnete, sondern gleichsam meiner Willenskraft beraubte. Denn ich glaube, dass man einen Menschen, der sich ruhig von seinem Lohnschreiber Befehle erteilen und von seinen eigenen Amtsräumen wegschicken lässt, durchaus als sozusagen temporär seiner Kräfte beraubt bezeichnen kann. Zudem beunruhigte mich in starkem Maße die Frage, was denn Bartleby in Hemdsärmeln und doch sonst höchst mangelhaftem Aufzug an einem Sonntagmorgen in meinem Büro zu schaffen haben mochte. Ging etwas Unstatthaftes vor sich? Nein, das war ausgeschlossen. Keinen Augenblick ließ ich die Annahme aufrechterhalten, Bartleby könne ein Mensch ohne Moral sein.